Wutpilger, Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur auf Radio Lotte Weimar. Ich begrüße euch zur 8. Ausgabe von Wutpilger Streifzüge hier auf Radio Lotte in Weimar. Gleichzeitig begrüße ich die Hörer von Radio Korax in Halle, wo diese Sendung ab jetzt jeweils eine Woche versetzt wiederholt werden wird. In der letzten Sendung haben wir uns mit dem Verhältnis von Avantgarde und Massenkultur auseinandergesetzt. Hierzu hatte ich mich mit dem Soziologen Jan Freitag unterhalten und in unserem Gespräch stand ein Theoretiker im Vordergrund, nämlich Walter Benjamin, der sich in seinen Schriften zu dem Dichter Charles Baudelaire mit der Entstehung einer großstädtischen Kultur auseinandergesetzt hat. Die Auseinandersetzung Benjamins Baudelaire und mit der Großstadt wollen wir heute in der kommenden Stunde ein wenig vertiefen. Es soll einen fragmentartigen Einblick in Benjamins Textsammlung zu Baudelaire geben, die mit dem einfachen Titel Charles Baudelaire im Surkamp Verlag erschienen ist. Dabei werden wir auch Edgar Allan Poe, den Benjamin in seinen Schriften ebenfalls immer wieder heranzieht, auf einem scheinbar ziellosen Weg durch die Stadt London folgen, auf den Fersen des Massenmenschen. Außerdem hört ihr ein Essay über die Figur des Dandys, der eine Figur der Großstadt ist. Und zuletzt hört ihr Roger Behrens über die Probleme, die heute mit einer Thematisierung der Stadt verbunden sind. Musikalisch wird uns heute die Band Yola Tango aus New Jersey begleiten. Und damit begrüßt euch ganz herzlich Lukas Hohlfeld. Walter Benjamin unternimmt in seinen Studien über Baudelaire, die wie sein geplantes Passagenwerk Fragment geblieben sind, den Versuch, der Geschichte der Moderne nachzuspüren. Diese Geschichtsschreibung ist dabei nicht verstanden als eine bloße Katalogisierung von mehr oder weniger bedeutenden Ereignissen, sondern sie rückt einen Fokus auf die Veränderung von kulturellen Praxen, die Organisation des Alltags, die Veränderung von Subjektivität und Wahrnehmung von Zeit und Raum. Benjamin gräbt dabei in Randgebieten, die der allgemeinen Wissenschaft als nebensächlich gelten, um Aufschluss über wesentliche Veränderungen in der Moderne zu finden. Er setzt kulturelle Phänomene mit materiellen Produktionsprozessen zueinander in Beziehung, sucht nach unabgegoltenen Potenzialen und verhinderten Möglichkeiten. Mit Hilfe der Analyse des Baudelaire'schen Werks und der Rekonstruktion eines Bildes dieses Dichters als ein Sozialcharakter der Großstadt beschreibt Benjamin die sozialgeschichtliche Entwicklung europäischer Großstädte. Schließlich konfrontiert er Baudelaire mit der Gegenwart, die sich zunehmend durch einen Verlust von Erfahrung und damit durch einen Verlust ihrer eigenen Geschichte kennzeichnet. Dabei geht Benjamin als Allegoriker vor. Er nimmt sich einzelne, bruchstückhafte Textpassagen von Baudelaire, Edgar Allan Poe, Victor Hugo, E.T.A. Hoffmann und von anderen Dichtern und Zeitzeugen und setzt diese Fragmente zueinander und mit Daten über die damaligen Produktionsverhältnisse in Beziehung. Mit diesem Prinzip der Montage lenkt er den Blick auf eine bestimmte Vergesellschaftungsweise, die sich von den Städten her verallgemeinert hat.

ja, krank oder geisteskrank oder überfordert irgendwie. Und diese neuen Methoden des Lebens, diese Techniken des Lebens, wandeln sich in Techniken des Schreibens, was Benjamin dort im Baudelaire da findet und auslegt und analysiert. Als ein Agent der geheimen Unzufriedenheit der bürgerlichen Klasse mit sich selbst, mit ihrer eigenen Herrschaft, gibt Baudelaire Aufschluss über die Epoche des 19. Jahrhunderts. Benjamin entdeckt in Baudelaire eine zwielichtige Figur, die ihrer eigenen Abhängigkeit vom Markt kalt ins Auge blickt, eine Figur des sich selbst entfremdeten Menschen, der versucht, sich selbst gegen die Verdinglichung der Welt abzupanzern. Baudelaire selbst ist nicht nur ein Beobachter der Kommerzialisierung und Verwahrenförmigung der Literatur und der gesamten Lebenswelt, sondern diese fließen in die eigene Tätigkeit und in die baudelairesche Dichtung ein. Benjamin schreibt: Baudelaires eigenes Verhalten entspricht dieser Sachlage. Er stellt das gleiche Manuskript mehreren Redaktionen zur Verfügung, vergibt zwei Drucke, ohne sie als solche zu kennzeichnen. Er hat den literarischen Markt schon früh völlig illusionslos betrachtet. 1846 schreibt er: So schön ein Haus sein mag, es hat vor allem einmal, und ehe man sich bei seiner Schönheit auffällt, so und so viel Höhe und so und so viel Meter Länge. Ebenso ist die Literatur, welche die unschätzbarste Substanz darstellt, vor allem Zeilenfüllung, und der literarische Architekt, dem nicht sein bloßer Name einen Gewinn verspricht, muss zu jedem Preise verkaufen. Baudelaire wusste, wie es um den Literaten in Wahrheit stand. Als Flaneur begibt er sich auf den Markt, wie er meint, um ihn anzusehen, und in Wahrheit doch schon, um einen Käufer zu finden. Benjamin verortet Baudelaire im neu entstandenen Milieu der Bohème. Hier sammelten sich Künstler, Literaten und Intellektuelle, die nach den bürgerlichen Revolutionen ihren Sonderstatus verloren hatten und den Abstieg aus der bürgerlichen Klasse vollzogen. Fortan treibt die Bohemians der Hass gegen die bürgerliche Klasse, sie verachten den bürgerlichen Beruf und sind dennoch dazu gezwungen, ihr spezifisches Produkt, Romane, Gedichte, Prosa, Kritiken, auf dem Markt zu verkaufen. Im Kreis der Bohemians sammelten sich außerdem die Verschwörer und Berufsrevolutionäre, und genau dies findet Benjamin in Baudelaires Texten wieder. Der Wille zur Verschwörung, eine zynische Entschlossenheit, das schroffe Vortragen der eigenen Meinung, das keinen Widerspruch duldet, und eine gewisse Borniertheit. Nicht zuletzt in Baudelaires zynischem Satanismus erkennt Benjamin einen Wesenszug des Berufsrevolutionärs Blanqui. Der Satanismus von Baudelaire darf nicht allzu schwer genommen werden. Wenn er von einiger Bedeutung ist, so als die einzige Attitüde, in der Baudelaire eine nonkonformistische Position auf Dauer zu halten imstande war. Satan erscheint in seinem luziferischen Strahlenkranz als Verwahrer des tiefen Wissens, als Unterweiser in den prometischen Fertigkeiten, als Schutzpatron der Verstockten und Unbeugsamen. Zwischen den Zeilen blitzt das finstere Haupt Blanquis auf. Das kurze Aufblitzen verweist auf einen der wichtigsten Begriffe in Benjamins Studien über Baudelaire. Der Schock. Immer wieder tauchen in Form und Inhalt von Baudelaires Gedichten Verrüttung, schreckhafte Momente, entsetztes Aufschreien und ein plötzliches Blitzen auf. Das Schockerlebnis, das hier dichterisch verarbeitet wird, aber auch provoziert werden soll, ist für Benjamin ein zentrales Moment der großstädtischen Lebenswelt. An die Stelle der Erfahrung, welche eine Verknüpfung von kollektiver und individueller Vergangenheit darstellt, tritt, mitten in der Masse, das individuelle Erlebnis. Als etwas Zufälliges, Isoliertes, Kurzfristiges, Austauschbares und Ereignishaftes ist das Erlebnis charakteristisch für die großstädtische Lebenswelt. Alles befindet sich hier in rasender Bewegung, die Eindrücke und Reize der Sinne prasseln schockhaft auf die Menschen ein, so dass sich diese kaum noch davor schützen können. Benjamin beschreibt anhand mehrerer literarischer Beispiele, wie die Menschen auf unterschiedliche Weise mit dieser neuen Umwelt umgehen. Der Mann der Masse, der sich rauschhaft in der Menge bewegt und der es kaum noch ertragen kann, allein zu sein, ist Gegenstand der Beobachtung einer Erzählung von Edgar Allan Poe. Das lyrische Ich sitzt hier in einem Café und beobachtet, wie von einem zurückgezogenen Posten aus, das vorbeiziehende Treiben der Stadt London. Der Erzähler analysiert die Gesichter, Kleidung und Gangart der vorübergehenden Personen und ordnet sie anhand dessen verschiedenen sozialen Rollen zu. Bis er eine Person entdeckt, die einen heftigen Eindruck auf ihn macht und die sich seinen Kategorien entzieht. Ihr hört nun einen Auszug aus der Erzählung »Der Mann der Masse« von Edgar Allan Poe. Die Stirn ans Glas gepresst, war ich mithin beschäftigt, die flutende Masse zu mustern, als mir plötzlich ein Gesicht in den Blick kam, das eines abgelebten alten Mannes von wohl 65 oder 70 Jahren. Ein Gesicht, welches aufgrund der absoluten Idiosynkrasie seines Ausdrucks sogleich meine ganze Aufmerksamkeit fesselte und in sich hineinzog. Nie jemals hatte ich etwas gesehen, das diesem Augenblick auch nur entfernt ähnlich war. Ich erinnere mich noch wohl, dass mein erster Gedanke bei diesem Anblick war, dass Rätsch es, hätte er es geschaut, bei weitem seinen eigenen bildlichen Inkarnationen des Erzfeinds würde vorgezogen haben. Indessen ich es noch während der knappen Zeitspanne, die mir zum Betrachten blieb, irgendwie in seiner Aussage zu analysieren bemüht war, befielen meinen Geist ganz wirr und paradox Vorstellungen von riesiger Geisteskraft, von Vorsicht, Filzigkeit, von Geiz und Herzenskühle, von Bosheit, Blutdurst, von Triumph, von Fröhlichkeit und exzessivem Schrecken, von intensiver, äußerster Verzweiflung. Ich fühlte mich ganz sonderbar erregt, verstört und fasziniert. Welch eine wilde Geschichte, sprach ich zu mir selbst, mag wohl in dieser Brust bewahrt liegen. Dann überkam mich ein forderndes Verlangen, den Mann im Auge zu behalten und mehr über ihn zu erfahren. Hastig legte ich meinen Überrock an, ergriff Hut und Stock, trat auf die Straße hinaus und drängte mich in der Richtung, die ich ihn hatte nehmen sehen, durch die Menge. Denn er war bereits verschwunden. Nach einigen kleinen Schwierigkeiten bekam ich ihn schließlich wieder zu Gesicht, näherte mich ihm und folgte ihm auf den Fersen, doch in aller Vorsicht, damit er nicht auf mich aufmerksam wurde. Ich hatte nun eine gute Gelegenheit, ihn mir genau zu betrachten. Er war von kurzer Statur, sehr dünn und anscheinend ziemlich schwach. Seine Kleider waren ganz allgemein gesehen schmutzig und zerlumpt, doch wenn er dann und wann in den strengen Schein einer Laterne geriet, erkannte ich, dass seine Wäsche, wenngleich wohl dreckig, aus feinem Gewebe bestand. Und täuschte mich mein Auge nicht, so erblickte ich einmal flüchtig durch den Riss in der fest zugeknöpften und offenbar aus zweiter Hand stammenden Rocklore, die ihn umhüllte, einen Diamanten und einen Dolch. Diese Beobachtungen erhöhten meine Neugier und ich beschloss, dem Fremden zu folgen, wohin er auch immer gehen mochte. Es war nun völlig Nacht geworden und über der ganzen Stadt hing ein dicker, feuchtiger Nebel, der bald in hartnäckigen und schweren Regenfall überging. Dieser Wetterumschlag hatte eine wunderliche Wirkung auf die Menge, die vom ersten bis zum letzten augenblicklich in eine neue Bewegung geriet und sich mit einem Heer von Regenschirmen überdachte. Das Schieben, Stoßen und Summen wuchs zu zehnfachem Maße an. Was mich selber betraf, so achtete ich des Regens nicht sonderlich, obschon das Lauern kaum überwundenen Fiebers in mir dies Vergnügen keineswegs ganz ungefährlich machte. Mir ein Taschentuch vor den Mund binden, schritt ich rüstig weiter. Eine halbe Stunde lang bahnte sich der alte Mann mit Schwierigkeiten seinen Weg durch das Getümmel der großen Verkehrsstraße und ich ging hinter ihm her, ihn immer dicht auf den Fersen aus Angst, ich könnte ihn sonst aus den Augen verlieren. Da er nicht ein einziges Mal den Kopf wandte, um zurückzublicken, bemerkte er mich nicht. Nach einer Weile bog er in eine Querstraße ein, in welcher, obschon es auch hier von Menschen wimmelte, kein solches Gedränge herrschte wie auf der Hauptstraße, die wir verlassen. Hier zeigte sein Verhalten jähen Wandel. Er ging langsamer und weniger zielstrebig denn zuvor, viel zögernder. Er kreuzte wiederholt die Fahrbahn ohne ersichtlichen Zweck. Und immer noch war das Gemenge so dicht, dass ich bei einer jeden derartigen Bewegung genötigt war, ihm auf dem Fuße zu folgen. Die Straße war lang und eng und nahezu eine Stunde bewegte er sich darauf hin, während welcher Zeit sich die Passantenzahl allmählich verringert hatte, bis nur noch etwa so viele da waren, wie man gewöhnlich zu Mittag auf dem Broadway in der Nähe des Parks erblickte. So groß ist noch der Unterschied in der Bevölkerungsdichte zwischen London und der menschenreichsten Stadt Amerikas. Wir bogen nun ein zweites Mal ab und kamen auf einen strahlend beleuchteten und von Leben überfluteten Platz. Und da kehrte das alte Verhalten des Fremden zurück. Das Kinn fiel ihm auf die Brust, indessen unter der gerunzelten Stirne her die Blicke spitzig nach allen Richtungen auf die Menge übersprangen, die ihn umrann. Beharrlich und verbissen bahnte er sich seinen Weg. Ich war jedoch überrascht, als er, nachdem der Platz nun einmal im Kreise umschritten war, sich wendete und auf seiner eigenen Spur zurückging. Schier noch mehr staunte ich, als er denselben Weg verschiedene Male wiederholt zurücklegte, wobei er mich einmal fast entdeckt hätte, als eine Wendung gar so plötzlich kam. Mit dieser Leibesübung brachte er eine weitere Stunde hin, an deren Ende uns weit weniger Passanten störend in den Weg traten, denn zu Anfang. Es regnete reichlich, die Luft ward kühl. Die Menschen suchten ihre Häuser auf. Mit einer Geste der Ungeduld bog der Wanderer in eine Seitenstraße ab, die vergleichsweise verlassen lag. Auf dieser eilte er wohl eine Viertelmeile weit so rührig rüstig hin, wie es im Traume nicht einem so betagten Manne zugetraut. Ich hatte manche Mühe, ihm zu folgen. Ein paar Minuten Eilens ließen uns auf einen großen und betriebsamen Basar gelangen, mit dessen Örtlichkeiten der Fremde wohl vertraut schien und wo sein früheres Gebaren sich wieder einstellte. Ganz ziellos her und hin, so bahnte er sich seinen Weg quer durch den Schwarm der Kunden und Verkäufer. Während der anderthalb Stunden, die wir an dieser Stätte zubrachten, bedurfte es mancher Vorsicht meinerseits, in seiner Nähe zu bleiben, ohne seine Obacht zu erregen. Glücklicherweise trug ich ein paar Kautschuküberschuhe und konnte mich also vollkommen lautlos bewegen. Nicht einen Augenblick lang merkte er, dass ich ihm nachlauerte. Er betrat Laden um Laden, doch er fragte keinerlei Preis. Kein Wort kam über seine Lippen und nur ein wildes und leeres Starren richtete sich auf die ausliegenden Waren. Ich war nun förmlich bestürzt ob dieses Betragens und fasste den strikten Entschluss, mich nicht eher von ihm zu trennen, als ich mir ein einigermaßen zufriedenstellendes Bild von ihm gemacht hätte. Eine laut dröhnende Glocke schlug 11 und rasch verließ die Menge nun den Bazar. Ein Ladenbesitzer stieß beim Vorlegen eines Gitters den alten Mann und momentlang sah ich, wie ihn ein schroher Schauder überlief. Er stürzte auf die Straße hinaus, blickte sich einen Augenblick lang ängstlich um und lief dann mit unglaublicher Behendigkeit durch mehrere gewundene und menschenleere Gassen, bis wir erneut bei der großen Verkehrsstraße herauskamen, von der wir unseren Ausgang genommen, der Straße des D-Hotels. Diese bot jedoch jetzt ein gänzlich verändertes Aussehen. Noch strahlte sie im Glanz der Gaslaternen, doch der Regen fiel wütender hernieder und nur wenige Menschen waren noch zu sehen. Der Fremde wurde bleich. Verdrossen trat er ein paar Schritte auf der einst belebten Avenue. Dann schlug er mit einem schweren Seufzen die Richtung zum Flusse ein und kam am Ende nach mannigfaltigen Umwegen vor eines der großen Theater der Stadt. Dort wollte man eben schließen, das Publikum drängte aus den Türen. Ich sah den alten Mann keuchen, wie wenn er nach Atem ränge, als er sich nun mitten in die Menge warf. Doch meinte ich zu erkennen, dass die tiefe Seelenpein auf seinen Zügen einigermaßen nachgelassen habe. Sein Kopf sank wieder auf die Brust. Er sah so aus wie anfangs, da ich ihn getroffen. Ich bemerkte, dass er die nämliche Richtung einschlug, welche die größere Masse des Publikums genommen, doch im Ganzen blieb ich ratlos, wie ich mir sein wunderliches Tun deuten sollte. Doch nicht lange, so verlief sich die Gesellschaft allmählich und seine frühere Unschlüssigkeit und Verdrießlichkeit stellte sich wieder ein. Eine Zeit lang blieb er dicht hinter einer Gruppe von 10 oder 12 Zechbrüdern, aber auch diese zerstreuten sich einer nach dem anderen, bis nur noch 3 in einer engen und wenig belebten, düsteren Gasse beisammen waren. Der Fremde hielt inne und schien einen Augenblick lang in Gedanken verloren. Dann schlug er mit allen Anzeichen innerer Erregung hastigen Schritts einen Weg ein, der uns in die Außenbezirke der City brachte, in Gegenden gänzlich verschieden von den bisher durchstreiften. Es handelte sich um das übelste, ungesündeste Viertel von London, wo allem und jedem der schlimme Geruch jammervollster Armut und verzweifelsten Verbrechens anhaftete. Im trüben Licht einer gelegentlichen Laterne erblickte man große, altertümliche, wurmzerfressene Wohngehäuse aus Holz, die ihrem Einsturz entgegenwanken und ein so kraus verschachteltes In- und Durcheinander bildeten, dass kaum eine Andeutung einer Passage zwischen ihnen erkennbar war. Die Pflastersteine lagen regellos umher von geil wucherndem Gras aus ihrem Bett gedrängt. Grauenhafter Schmutz faulte in den eingedämmten Gassen. Die ganze Atmosphäre war mit Trostlosigkeit geschwängert. Doch als wir weiter vordrangen, lebten die Laute menschlichen Treibens gradweis wieder auf und schließlich ließen sich größere Banden der verkommensten Londoner Bevölkerung sehen, hin und her schwankend im bezechten Taumel. Die Lebensgeister des alten Mannes flackerten erneut auf wie eine Lampenflamme kurz vor dem Verlöschen. Noch einmal schritt er federnden Trittes aus, da plötzlich, wir bogen eben um eine Ecke, brach uns ein blendender Lichtschein ins Gesicht und wir standen vor einem der ungeheuren Tempel der Intemperanz, vor einem der Paläste des Dämons Alkohol. Nun dämmerte schon fast der Tag herauf, doch immer noch drängte eine Anzahl erbärmlich Trunkener zum aufgeprunkten Portale aus und ein. Mit einem halben Freudenschrei bahnte sich der alte Mann einen Weg hinein, gewann mit einem Schlag sein früheres Gebaren wieder und schritt ohne jedes ersichtliche Ziel im Gedränge hin und her. Doch war er dieser Beschäftigung noch nicht lange nachgegangen, da zeigte ein Hasten nach den Türen, dass der Wirt für diese Nacht schließen wollte. Es war etwas Ärgeres noch, denn Verzweiflung, was ich nun auf den Zügen des sonderlichen Wesens wahrnahm, dem ich so standhaft nachgegangen war. Doch keinen Augenblick lang zögerte er in seinem Lauf, sondern lenkte seine Schritte alsbald in irrer Unermüdlichkeit dem Herzen des mächtigen London wieder zu. In langen Eilschritten floh er dahin, indessen ich ihm voller Bestürzung folgte, entschlossen, nicht von einer Untersuchung zu lassen, für welche ich nun ein alles verzehrendes Interesse empfand. Die Sonne stieg herauf, derweil wir dahin eilten, und als wir einmal mehr das dichteste Gewühl der erfolgreichen Stadt erreichten, die Straße des D-Hotels, bot sich ein Anblick von Menschenwirrwarr und Geschäftigkeit, der dem vom Abend vorher schwerlich nachstand. Und hier, inmitten des immer stärker werdenden Gewühls, blieb ich beharrlich und ausdauernd bei meiner Verfolgung des Fremden. Doch wie schon zuvor wanderte er auf und nieder und wich während des ganzen Tages nicht aus dem Getümmel jener Straße. Und als dann die Schatten des zweiten Abends kamen, war ich zu Tode müde. Ich hielt an. Ich trat dem Wanderer mitten in den Weg und starrte ihm beharrlich ins Gesicht. Doch er, nahm keinerlei Notiz von mir, sondern schritt weiter in feierlichem Gang, indessen ich davon abstand, ihm noch fürder zu folgen und in Gedanken versunken zurückblieb. Dieser alte Mann, sagte ich schließlich, ist das Urbild und der Genuss tiefer Schuld. Er bringt's nicht über sich, allein zu sein. Er ist der Massenmensch. Es wäre fruchtlos, ihm hinfort zu folgen, denn weder über ihn noch über seine Taten werde ich mehr erfahren. Im Buche des bösesten Herzens auf der Welt steht mehr geschrieben, denn im Hortulus Animae. Und vielleicht ist es nur eine der großen Gnadengaben Gottes, dass es sich nicht lesen lässt. Während das lyrische Ich in Poes Erzählung sich als der Masse äußerlich und als zurückgezogener Beobachter beschreibt, entspricht es doch einer Figur, die ebenfalls vom Phänomen der Masse nicht zu trennen ist und die von Benjamin als Privatier beschrieben wird. Der Privatier weiß die Kaffeehäuser und andere Orte der Großstadt zu nutzen, kann sich in sich selbst zurückziehen und ist in der Lage, den gesellschaftlichen Gehalt von Mode, Gestik und Mimik der Menschen zu erfassen. Gleichwohl er selbst ein Teil der Masse und mitten in ihr ist, stellt die Menge für ihn ein aufgeschlagenes Buch dar, das er, selbst distanziert, zu lesen weiß. Die Fähigkeit, in der Menge allein zu sein, ist es, die auch Baudelaire in seiner Prosa als die Möglichkeit beschreibt, das Bad in der Menge zu genießen. Die Mode, als Verkleidung und Maske, ist ihm dabei ein Hilfsmittel, sich in der Menge zu bewegen. Ihr hört nun den Prosatext »Die Menge« von Charles Baudelaire. Die Menge. Nicht jedem ist es gegeben, ein Bad in der Menge zu nehmen. Die Menge zu genießen ist eine Kunst. Und der allein versteht es, auf Kosten des Menschengeschlechts sich Lebenskraft zu erschwelgen, dem in seiner Wiege schon eine Fee die Lust zur Verkleidung und zur Maske, den Abscheu vor der Sesshaftigkeit und einen leidenschaftlichen Reisetrieb eingegeben hat. Multitudo solitudo. Gleichwertige Ausdrücke und vertauschbar für den Tätigen, den fruchtbaren Diener. Wer seine Einsamkeit nicht zu bevölkern weiß, ist auch außerstande, in einer geschäftigen Menge allein zu sein. Der Dichter genießt jenes unvergleichliche Vorrecht, nach Belieben er selbst und ein anderer zu sein. Wie jene irrenden Seelen, die nach einem Körper auf der Suche sind, schlüpft er, wenn es ihnen gelüstet, in eines jeden Rolle. Ihm allein steht alles offen. Und wenn gewisse Orte ihm verschlossen zu sein scheinen, so nur darum, weil sie in seinen Augen den Besuch nicht lohnen. Einer, der nachdenklich einsam umhergeht, schöpft eine seltsame Berauschung aus dieser Gemeinsamkeit mit allen. Wer sich leicht mit der Menge vermählt, kennt glühende Genüsse, deren der wie eine Truhe verschlossene Egoist und der molluskenhaft in sich verkapselte Träge auf ewig beraubt sind. Er übernimmt als die Seinigen alle Berufe, alle Freuden und alles Elend, welche die Gelegenheit ihm bietet. Was die Menschen Liebe nennen, ist sehr unbedeutend, eingeschränkt und schwächlich im Vergleich mit jener unsäglichen Orgie, jener heiligen Prostitution der Seele, die sich dichtend, erbarmend, ganz dahingibt dem Ungeahnten, das sich zeigt, dem Unbekannten, das vorübergeht. Die Glücklichen dieser Welt sollen von Zeit zu Zeit erfahren, und sei es nur, um ihren albernen Dünkel zu dämpfen, dass es höhere Wonnen, umfassendere, erlesenere als die ihren gibt. Die Gründer von Kolonien, die Lenker von Völkern, die ans Ende der Welt verschlagenen Missionare, kennen gewiss etwas von solchen geheimnisvollen Berauschungen. Und im Schoß der unabsehbaren Familie, die ihr Genius sich geschaffen hat, mögen sie wohl manchmal lachen über diejenigen, die sie ihres so unruhigen Geschicks, ihres so enthaltsamen Lebens wegen beklagen. Die Fähigkeit zum Genuss, Verkleidung und Maske, die sind Stichworte, die auf eine Figur hinweisen, die eng mit der Person Charles Baudelaires verbunden sind. Die Figur des Dandys. Ihr hört nun ein Essay von Clemens Bach über Oscar Wilde, Charles Baudelaire, den Dandy und das Flanieren. Dandy und Paradoxie. Von Baudelaire bis zur Installation Metareflektor Luftoffensive. An eine, die vorüberging. Der Straßenlärm betäubend zu mir drang, in großer Trauer, schlank, von Schmerz gestrafft, schritt eine Frau vorbei, die, mit der Hand gerafft, den Saum des Kleides hob, der glockig schwang. Anmutig, wie gemeißelt war das Bein, und ich, erstarrt, wie außer mich gebracht, vom Himmel ihre Augen, wo ein Sturm erwacht, sog Süße, die betört, und Lust, die tötet ein. Ein Blitz, dann Nacht, du Schöne, mir verloren, durch deren Blick ich jählings neu geboren, werd in der Ewigkeit ich dich erst wiedersehen? Woanders, weit von hier, zu spät, soll's nie geschehen? Dein Ziel ist mir und dir das meine unbekannt. Dich hätte ich geliebt und du hast es geahnt. Charles Baudelaire, Die Blumen des Bösen. Der Dandy Baudelaire gibt uns in diesem Sonett eines zu verstehen. Die Menge muss nicht namhaft sein, sie ist anwesend, obwohl sie nicht beschrieben ist. Die Erscheinung in Form der einen, die vorüberging, setzt dies voraus. Die eine muss ihren Widerpart in der Menge besitzen, damit die Ergriffenheit des Dichters überhaupt zum Ausdruck kommt. Nur durch die Menge kann wiederum eine Betroffenheit gegenüber einer Person artikuliert werden, obwohl der Dichter in einer Art Isolation sein Dasein in der Menge fristet. Soweit die Benjaminsche Herangehensweise. Bei der Betrachtung der Figur des Dandys lohnt es sich, auch die Beschreibung Jean-Paul Sartres in Bezug auf Charles Baudelaire zu Wort kommen zu lassen. Dieser entdeckt im Dandyismus Baudelaires eine grundsätzlich stoische und asketische Haltung. Konzentration, scharfer Verstand, das sich nicht gehen lassen, das sich zwingen und hemmen, all diese Strategien begleiten den Dandy Baudelaire in der Großstadt. Es muss jederzeit ein Arbeiten an sich selbst im Zentrum des Dandy-Daseins geben. So ist hier ganz klar festzustellen, der Dandyismus ist ein Zeremoniell. An dieser Stelle macht Sartre ein Paradox auf, das immer wieder in verschiedener Form die Definition des Dandys begleitet. Der Dandy ist immer zweierlei, Henker und Opfer. So schreibt Sartre: Hier sieht man das Bemühen, sich zu verdoppeln, am klarsten ausgedrückt. Für sich selbst Objekt sein, sich schmücken, sich bemalen wie ein Schmuckkasten, um sich des Objekts bemächtigen zu können, um es lange zu betrachten und mit ihm zu verschmelzen. Sich selbst also zum Gegenstand machen, um letztendlich mit demselbigen zu verschmelzen. Diese Strategie scheint immer auf verschiedene Widersprüchlichkeiten zu verweisen. Beispielsweise die Funktion, die der Dandy innerhalb des sozialen Feldes einnimmt. Er will zwar unnütz sein und dient niemanden, aber er schadet auch keinem. Er ist ein autonomer Narziss, will aber zugleich subversiv sein und Integration in der Aristokratie erlangen. Er bezeichnet sich selbst als Deklassierter und wählt sein Umfeld nach Eigenschaften aus, die für den Dandy charakteristisch sind. Es gibt aber auch eine einfache Funktion für Baudelaire, die sein Verhalten und seine Widersprüche als Bewältigungsmodell für die Großstadt fruchtbar machen. Die Menge bleibt immer die Basis für den Dandyismus. Diese anonyme Menge bildet keine Vertrautheit für den Passanten. Haben die anderen bereits Urteile gefällt, ein notwendiges Vorurteil gebildet, mit dem sie sich zufrieden geben? Alle haben Zugriff auf mich. Will ich das? Für Baudelaire sind diese Fragen quälend und unangenehm. Er entwickelt in diesem Zusammenhang zwei verschiedene Strategien. Zum einen entdeckt er das Schauen in der Menge, welches den Vorteil hat, durch den jeweiligen Prozess des Schauens zu vergessen, dass man selbst angeschaut werden kann. Als Schauender verliert man sich nicht in der Menge, sondern stellt fest, dass einem selbst kaum Beachtung geschenkt wird. Dieser Zustand des offensiven Schauens kann aber auch genau die Befürchtung bestätigen, vor der Baudelaire sich ja versucht zu schützen. Es braucht nur eine Person, den Blick zu erwidern, und schon wird der Mechanismus der Prüfung in Gang gesetzt. Bloßgestellt wie ein wildes Tier ist man dem Blick des anderen ausgeliefert, ohne auch nur eine Entscheidung mit beeinflussen zu können. Deshalb gibt es für Baudelaire die zweite Strategie. Sein Dandyismus ist eine Abwehrmaßnahme gegen seine Schüchternheit. Die peinliche Sauberkeit, die Korrektheit seiner Kleidung sind Ausdruck einer steten Wachsamkeit und bezeugen einen Widerwillen dagegen, je bei einer Unkorrektheit ertappt zu werden. Tadellos will er den Blicken der anderen entgegentreten. Auch an dieser Stelle wird die Position des Dandys ambivalent. Sicherheit und Konvention sind die beiden ausschlaggebenden Gegenstände, mit denen der Dandy aufgrund seiner Schüchternheit hantiert. Er muss für den potenziellen nächsten Blick gewappnet sein. Andererseits kleidet sich der Dandy Baudelaire extravagant, um seine Einzigartigkeit unter Beweis zu stellen. Er will Erstaunen erzeugen, um den Beobachter aus der Fassung zu bringen. Der Schüchterne hat die Oberhand in dieser Situation gewonnen. Dies dient ihm als Schutz, sozusagen als Maske. Auffallen erregen, aber immer noch konventionelle Umgangsform bedienen. Diesem Credo lässt sich die Paradoxie einverleiben. Aus dem L'art pour l'art des Baudelaire wird bei einem anderen und nicht unbekannten Vertreter des Dandyismus ein Masque pour le Masque, ein Maske um der Maske willen. Oscar Wilde knüpft an die Tradition Baudelaires an, verändert aber die Darstellung des Dandys auf frappierende Art und Weise. Dennoch steht bei Wilde wie bei Baudelaire das Paradox als Handwerk für die Ausübung des Dandys im Vordergrund. Lord Henry Wotton, einer der drei Protagonisten des von Wilde 1890 verfassten Romans Das Bildnis des Dorian Gray, äußert sich stellvertretend für Wilde mit dem folgenden Aphorismus. Nun ja, der Weg der Paradoxie ist der Weg der Wahrheit. Um die Wirklichkeit auf die Probe zu stellen, müssen wir sie auf dem Drahtseil erleben. Erst wenn die Wahrheiten zu Akrobaten werden, können wir sie beurteilen. Blasiert, weltfremd und vollkommen herausgerissen wirkt dieser Satz, der in einer ruhigen, clubartigen Atmosphäre zum Besten gegeben wird. Doch wie sehen diese akrobatischen Leistungen aus? Lord Henry hat noch mehr zu bieten. Ja, das ist eines der großen Geheimnisse des Lebens. Die Seele mit Hilfe der Sinne zu heilen und die Sinne mit Hilfe der Seele. Man hört zuweilen, Schönheit sei nur etwas Oberflächliches. Das mag sein, aber wenigstens ist sie nicht so oberflächlich wie das Denken. Für mich ist die Schönheit das Wunder der Wunder. Zwar wirken die sprachlichen Aneinanderreihungen des Dandys als äußerst widersprüchlich, wollen hier aber auf ein genaues Ziel hinaus. Der Ästhetizismus Wildes mit seiner Forderung, es müsse sich ein neuer Hedonismus entwickeln, der über das hellenische Ideal zu einem noch edleren Menschheitszustand avanciert, bildet hier den Kernpunkt. Bei Baudelaire ist dieses Motiv nicht zu finden. Wilde beschreibt einen vollkommen anderen Umgang mit der Person des Dandys. Dieser ist noch extravaganter, immer außergewöhnlich gekleidet, raucht mehrere Opiumzigaretten in der Stunde, steht nicht vor 2 Uhr auf und lässt sich nicht vor 5 auf der Straße blicken. Der perfektionierte Müßiggang ist hier das Aushängeschild für Oscar Wildes Konzeption des Ästhetizismus. Das Leben muss in jedem Augenblick veredelt, in jede Pore hinein mit in das Gesamtkonzept der Individuation integriert werden. Maske um der Maske willen ist hier die Devise. Schon das Auftreten des Dandys in einer ausgewählten aristokratischen Gesellschaft gehört zu diesem Inszenierungsprozess. Hier gibt es den Luxus, die materiellen Möglichkeiten, die geistige Beflissenheit und somit auch das Publikum. Die Werkzeuge sind hier die Sprache und die Kleidung, nicht etwa künstlerische Werke, die abgeschlossen und ernsthaft versuchen, etwas über den Künstler auszusagen. Der Künstler ist der Dandy, ein Individuum, welches sich ausschließlich von der Selbstdarstellung ernährt. Selbst die Werkzeuge sind als solche keinem zweckrationalen Gestus unterworfen, sondern sind Mittel und Zweck zugleich. Der Stil und die Kunst bilden in der gesamten Lebenskonzeption die Grundmaxime. Aber selbst dieser Gedanke wird mit den Worten Wildes schon im Vorwort des Romans ad absurdum geführt. Wir können einem Menschen verzeihen, dass er etwas Nützliches schafft, solange er es nicht bewundert. Die einzige Entschuldigung für die Schaffung von etwas Nutzlosem besteht darin, dass man es zutiefst bewundert. Alle Kunst ist vollkommen nutzlos. Das Einzige, was übrig bleibt, ist die Bewunderung, diese aber zergeht letztendlich auch in einer Art Nutzlosigkeit. Hier taucht automatisch das Gesicht von Oscar Wilde vor unserem inneren Auge auf und spricht mit müden Augen und einem überheblich ironischen Ton zu uns. Erfahrungen? Erfahrung ist der Name, den wir unseren Irrtümern verleihen. Wir sind sprachlos und können nichts erwidern. Wir können gar nicht daran denken, diese Person vorläufig zu klassifizieren, da wir uns selbst als zu durchsichtig empfinden und in einem Moment der Starre verfallen. Auch Baudelaire hätte seine Befriedigung in dieser Situation gefunden. Den anderen in Unkenntnis über einen selber wiegen, schocken, um sich des anderen zu bemächtigen. Diese Strategie fährt Lord Henry mit Hilfe von Sprache und Kleidung, Baudelaire hingegen mit seinem Auftreten in der Menge. Vergleicht man diese beiden Dandy-Konzeption, erscheint der Ansatz Baudelaires am sympathischsten. Er geht direkt mit der Menge um und entdeckt die Bewältigung der Großstadt direkt auf der Straße. Die rhetorischen Kartenspielertricks und die modische Extravaganz eines Oscar Wildes könnten das Vorhaben Baudelaires Nachdruck verleihen. Jedoch befindet sich der Dandy Wilde in einem vollkommen überschaubaren Milieu, welches sich nicht mit der Menschenmasse der Großstadt auseinandersetzt. Darin liegt der größte Unterschied zu der Konzeption Baudelaires. Neue Umgangsformen mit der Großstadt lassen diese beiden Dandy-Typen dennoch verblassen. Medialer Einschätzung zufolge werden besonders androgyne Prominente, Modezahn, extrovertierte Sportler oder Künstler und Benjamin von Stuckrad-Barre als Neo-Dandys klassifiziert. In Anlehnung auf den Prototyp Oscar Wilde lässt sich wahrscheinlich am besten diese Ansicht nachvollziehen. Dennoch bleibt dieses Dandy-Modell vor dem Abdriften in ein vollkommen normales Bohem-Milieu nicht gefeit. So ist es doch gerade die Extravaganz, das Individuelle, die Bemächtigung des anderen und das Nichtstun, was einen Wilde-typischen Dandy ausmacht. Andererseits, und darauf gilt es den Fokus eigentlich zu richten, sollte die Position des Dandys Möglichkeiten darstellen, mit der die Reserviertheit und die Blasiertheit der Großstadt in Frage gestellt werden kann. Ob Charles Baudelaire oder Oscar Wilde, beide entwickelten unterschiedliche Konzepte, die einen kreativen und ästhetischen Umgang mit der Großstadt ermöglichten. Doch stellt sich die Frage nach der Behauptung des Dandys. Sind die alten literarischen und künstlerischen Vorstellungen des Dandys obsolet geworden? Sollte überhaupt noch der Versuch unternommen werden, diesem Ideal entgegenzuarbeiten? Fest steht, durch Deutungsvielfalt über den Dandy lässt sich dessen Funktion auf den heutigen Umgang mit Großstadt immer noch verteidigen. So kann die Gestalt des Dandys auch ganz andere Formen annehmen. In der noch laufenden Ausstellung An das Gerät, die in der Halle 14 in Leipzig noch bis zum 26. September geöffnet ist, gibt es eine solche Variante. Der Dandy in Form des künstlichen Wissenschaftlers, der das Museum, aber auch die Straße zum Ort der Auseinandersetzung mit der Räumlichkeit macht. So haben Heike Mutter und Ulrich Gent die Gerätschaft Metareflektor Luftoffensive entwickelt, um den Museumsraum mit der zusätzlichen Hilfe des Urwald-Expeditionsmethoden-Repertoires zu untersuchen und auszukundschaften. Die Aluminiumkonstruktion beherbergt zwei Zelte, oben und unten montiert, und ein Sammelsurium aus Seilen, Kletterhaken und Fallen. Von der Station aus, die bei den Köpfen der zu Beobachtenden befestigt ist, schlängelt sich das Forschungsteam von Raum zu Raum. Diese Apparatur könnte, da sie mittlerweile in einem wetterfesten Zustand gebracht worden ist, auch in Großstädten installiert werden. Zwar würde das Flanieren dem Hangeln und Klettern Platz machen, aber einige Motive bei Baudelaire wären hiermit inbegriffen. Extravaganz, Verschmelzung mit dem Objekt, dadurch Schutz vor dem zu schnell urteilenden Blick der anderen und gleichzeitig deren Paradoxie. Das Schauen würde aus einer anderen Perspektive betrieben werden und würde gerade zu einer neuen Art des Observierens werden. Nicht umsonst fällt die Paradoxie auf, die vor allem bei Baudelaire in Augenschein trat. Wer hier beobachten will, ist klar, es ist der Dandy in Form des Forschers. Er will sich integrieren, so tun, als ob er nicht da ist, aber doch gleichzeitig in eine neue bzw. ungewöhnliche Erscheinung treten, um das Experiment zu provozieren. Nicht umsonst nennt sich diese Gerätschaft Metareflektor Luftoffensive. Wer beobachtet wen, unter welchen Umständen? Integration zu behaupten, aber dennoch als Offensive zu gelten, scheint hier gerade integraler Bestandteil zu sein. Gerade die Suche nach dem Paradox scheint hier der zentrale Kern innerhalb der Auseinandersetzung mit der Großstadt zu sein. Es geht um die Möglichkeiten, die Großstadt und deren Bewohner intimer und empathischer zu erfahren. Mit der Figur des Dandys kann also noch ein kreativer Umgang mit der Großstadt erfolgen und somit auch ihr Potenzial weiter entfesselt werden. Kürzlich ist in Hamburg eine Zeitschrift erschienen, die sich ebenfalls mit dem Phänomen der Großstadt auseinandersetzt. Diese Zeitschrift trägt den Titel Florida, Beiträge für das Leben nach der Stadt und enthält Texte von verschiedenen Theoretikern, die sich in der Geschichte mit dem Phänomen der Stadt auseinandergesetzt haben. Unter anderem von Franz Kafka, Georg Simmel, Guy Debord, Henri Lefebvre und Friedrich Engels. Neben diesen historischen Texten sind in der Zeitschrift auch neuere Texte zum Thema Stadt enthalten, unter anderem von Wolfgang Bock, Silke Kapp und Roger Behrens. Das Stichwort Posturbanismus, das in diesen Texten immer wieder auftaucht, weist darauf hin, dass sich das Phänomen Stadt in einem Wandel befindet. Ihr hört nun Roger Behrens, der das Zeitschriftprojekt Florida mit initiiert hat, über die gegenwärtige Veränderung der städtischen Struktur und was heute das Wohnen in der Stadt bedeutet. Wir haben weltweit im Moment einen Prozess der Veränderung der Städte, wo der Begriff Stadt oder auch ähnliche Begriffe wie zum Beispiel Urbanismus oder Urbanität ausgehebelt wird oder ausgehebelt werden, diese Begriffe, was dazu führt, dass Stadt selber als Begriff gar nicht mehr taugt, diese Veränderungsprozesse oder eben auch diese Zustände von bestimmten Lebensformen, die man ehedem eben als städtisch oder urban bezeichnet hat, zu fassen. Und gleichzeitig ist es aber eben ein Prozess, also der ist noch nicht abgeschlossen, aber der führt zum Beispiel dazu, dass wir selbst so, architektonische Gebilde, bei denen wir ganz klar sagen würden, das sind Städte, überhaupt nicht vergleichen können, obwohl die sehr ähnliche Prozesse zeigen. Ja, also, Shanghai, Kairo und Erfurt sind Städte, können aber mit durchaus ähnlichen Strukturen, können aber eben eigentlich nicht wirklich auf den Begriff gebracht werden von Stadt oder auch urbaner Siedlung oder selbst wenn man dann noch, Berlin oder Stockholm und Buenos Aires oder was auch immer dazu nimmt. Kann man ja selber mal ausprobieren, was das eigentlich heißt. Der nächste Schritt ist, wie wird eigentlich der Lebensraum, wenn man den dann als städtisch beschreiben will, wie wird der überhaupt von den Menschen wahrgenommen, die man als Stadtbewohner bezeichnet? Und da war ganz entscheidend eine Idee von einer brasilianischen Architekturtheoretikerin, die wir auch eingeladen haben, die auch mit einem Beitrag vertreten ist, das ist allerdings ein älterer Beitrag von ihr in dieser Zeitschrift Florida, Silke Kapp, nämlich zu sagen, wir müssen erstmal registrieren, dass es eine sehr privilegierte Perspektive ist, eine Vogelperspektive, mit der wir überhaupt sowas wie Stadt darstellen können, mit der wir überhaupt begreifen können, dass eine bestimmte Struktur von Lebensalltag oder auch eine Situation von Lebensalltag als Stadt konkret gefasst werden kann. Ja, also das heißt, man sagt zum Beispiel, ich bin aus Hamburg und in der Regel verbinden wir damit ja nicht mehr, als dass die Straße, die Postleitzahl sich eben in einem bestimmten städtischen Raum befindet, aber gleichzeitig die wenigsten erfahren ja, was dieser Raum als konkreter Stadtraum bedeutet. Also für die meisten heißt Stadt ja eigentlich nicht mehr Haustür, Kindergarten, Supermarkt, Weg zur Arbeit oder zum Hartz-IV-Amt oder sowas. Also das heißt, wie Stadt eigentlich beschrieben wird in kritischer Weise, ist selber eine merkwürdige Ambivalenz von einerseits Abstraktion, konkreter Lebensrealität, die eigentlich nie an die Stadt ranreicht. Andererseits aber eben eine Konkretion, die genau diese Lebensrealitäten bündelt in einem begrifflichen Konzept, was aber zunehmend in Frage gestellt ist oder auch auseinanderfällt. Es sind übrigens ja auch Prozesse, die von der Stadtsoziologie oder von der Stadtentwicklung selber beobachtet werden. Das ist nur mit zwei Stichworten ganz kurz benannt, oder drei Stichworten benannt, die Situation, die wir haben. Weltweit leben das erste Mal über 50% der Bevölkerung in sogenannten Städten. Einerseits wird, zweite Bemerkung, wird von der wachsenden Stadt gesprochen. Also diese Städte haben längst schon, das ist schon ein paar Jahrhunderte her, keine Stadtmauern mehr und werden mittlerweile zu so Megalopolen, Zonen. Also wenn man jetzt an Tokio denkt, an Mexico City denkt, an dem Zwischenraum zwischen Rio und Sao Paulo oder in Sao Paulo selber, dann hat man also solche Zonen. Rhein-Main-Gebiet ist auch ein Beispiel dafür. So, und dann hat man aber, dritte Bemerkung, diese schrumpfenden Städte. Und diese Städte schrumpfen, und das ist für die Stadtentwicklung, sei es auch die kapitalistische Stadtentwicklung, ein völlig neues Problem. Die schrumpfen in ihren Zentren. Also das heißt, es sind nicht einfach irgendwie, wie man das jetzt eben gelegentlich aus den sogenannten neuen Bundesländern kennt, Zerfallsprozesse, die mehr oder weniger an der Peripherie sich abspielen, das gibt's auch, sondern man hat auf einmal Städte, die eigentlich als Stadtgesamt völlig intakt beschrieben werden können, aber mitten in deren Zentren versagen auf einmal bestimmte Strukturen, und es gibt also riesige Brachgelände, was man jetzt in Berlin beobachten kann. In Leipzig gibt es das auch, wenn man jetzt naheliegende Beispiele nehmen will. In Hamburg wäre das Gängeviertel auch ein Beispiel gewesen, aber da ändert sich das ja gerade. Vielleicht können wir noch ein bisschen auf den Text eingehen, den du jetzt beigetragen hast zu der Florida-Zeitschrift. Dort nimmst du den bekannten Aphorismus aus der Minima Moralia von Adorno als Ausgangspunkt, wo er schreibt, dass es sich eigentlich überhaupt nicht mehr wohnen lässt. Deswegen die Frage, was bedeutet es heute im entfalteten Kapitalismus, in einer Stadt zu wohnen? Das ist scheinbar eine ganz einfache Frage, die interessanterweise... Also ich sage jetzt ein bisschen was anderes als das, was in diesem Adorno-Text von mir da drin steht, die interessanterweise dann aber einige gar nicht mal so einfache Aspekte gerne aus dem Auge verliert. Also die einfache Antwort wäre, Wohnen im Kapitalismus heißt in der Regel, ich miete, also bin in einem Mietverhältnis und damit auch immer in einem sehr speziellen Kapitalverhältnis, oder ich habe Wohneigentum und die Immobilie ist gleichwohl auch ein sehr spezielles Eigentumsverhältnis innerhalb kapitalistischer Wertvergesellschaftung. Das sind erstmal die Bedingungen. Interessanterweise geht es da schon los. Genau das wird in der Regel ja nicht wirklich mitreflektiert in der radikalen Konsequenz, die eigentlich eine Beschäftigung mit Stadt haben müsste. Also das kennen wir. Das ist jetzt überhaupt nicht persönlich gemeint, aber scheint mir gleichwohl ein großes Problem von diesen Stadt- oder gentrifizierungskritischen Bewegungen zu sein. Der Ansatzpunkt ist eigentlich immer zu sagen, günstiger Wohnraum muss her oder die Mieten dürfen nicht steigen oder durch Gentrifizierung werden Viertel so umstrukturiert, dass also eine arme Bevölkerung sich das nicht mehr leisten kann, das Wohnen dort, und eben vertrieben wird. Das Merkwürdige dabei ist, dass eigentlich die Stadt als solche einmal mehr verabsolutiert wird und gar nicht in den Blick genommen wird, dass es doch eigentlich darum gehen müsste zu sagen, Wohnen ist ja weit mehr als ein Grundrecht. Also eigentlich müsste man auch dieses Rechtsverhältnis mal überschreiten. Und dann hieße die Konsequenz eben nicht günstiger Wohnraum, sondern einfach Abschaffung von Mietverhältnissen und Wohneigentum. Das führt, auch wieder so ein Punkt, eigentlich zurück in die Geschichte, weil ja gerne so getan wird, dass sowas wie ein Mietverhältnis ein ganz natürliches Verhältnis ist, was man zum Phänomen Wohnen hat. Nämlich können wir feststellen, dass im Laufe der Menschheitsgeschichte auch unterschiedlichste Formen des Wohnens da waren, die eben auch jenseits des Kapitalverhältnisses standen und auch so wie wir Wohnen heute kennen, das eine sehr spezifische Weise eben kapitalistischer Vergesellschaftung darstellt. So, jetzt habe ich im Wohnen auch im historischen Sinne gebraucht. Ich glaube, das ist eine nächste Einschränkung, die haut wahrscheinlich etymologisch nicht hin, aber ist sehr entscheidend für die Vorstellung von Wohnen, die wir heute haben. Das, was wir heute Wohnen nennen, ist ja etwas, was sich eigentlich erst im, also für eine sehr kleine Schicht 18. Jahrhundert, dann für die bürgerliche Masse im 19. Jahrhundert und schließlich für die nivellierte Angestelltengesellschaft des 20. Jahrhunderts allgemein herausbildet. Also, dass wir Wohnen mit einer Idee von, wie es noch so schön heißt, Wohnzimmer oder eben auch mit einer Idee von Interieur, von Einrichtung, das gehört eigentlich erst im 20. Jahrhundert, auch mit allen Phänomenen, die dazugehören. Und ganz bemerkenswert ist ja, dass das eigentlich einen Raum abgrenzt, der als Privatsphäre bezeichnet wird, also der etwas in der kapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaft sehr Wertvolles schützt, also eigentlich das Letzte, was als Refugium fürs Individuum noch übrig geblieben ist, eben ist die Privatsphäre. gleichzeitig aber diese Privatsphäre gerade in der Konfiguration des Wohnens vollständig durchsetzt ist mit der wahren Form und auch der wahren Förmigkeit. Was man im Übrigen auch an Veränderung des Wohnens, wie gewohnt wird, wie ich mich einrichte, welche Bilder an der Wand hängen, welche Möbel im Raum stehen, sehr gut nachvollziehen kann. Also ganz entscheidend, nur um ein Stichwort zu nennen, ist etwa der Einfluss von Möbelhäusern wie IKEA, den Namen kann man ja ruhig nennen, weil die dafür historisch wichtig sind, nämlich Wegwerfmöbel. Ja, also das sozusagen ein bestimmtes Konsumverhältnis auch in, wie man so sagt, Wohnkultur Einzug gehalten hat. Früher war es ja so, dass man sehr wenig Möbel hatte, entweder auch schon möbliert gewohnt hat oder dann eben einzelne Möbelstücke, die über die Generation transportiert werden sollten. Ne? Die alte Truhe oder der alte Schrank und was es da nicht alles gab. So, und mittlerweile ist es so, man hat halt Möbel. Wenn man einmal umzieht, sind die sowieso hin, weil man die gar nicht auseinanderbauen kann oder die nicht wirklich transportierbar sind. Und gleichzeitig sind die auch ohnehin modisch ausgerichtet. Das heißt, zumindest von der Ideologie soll man sich alle paar Jahre nicht nur die Tapete wechseln, sondern auch vollständig neu einrichten. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend für das, was Wohnen im Kapitalismus heißt. Also um das ein bisschen zusammenzufassen. Auf der einen Seite also nach wie vor die Vorstellung, dass es das Innerste sei, das Private sei, wo Individualität, wo Persönlichkeit zum Ausdruck kommt. Nicht? Also nochmal hier so ein IKEA-Werbespruch dazu. Lebst du schon oder wohnst du noch? Also wo sozusagen die Ideologie des Wohnens mit so einem Vitalismus auch konvergiert. Und auf der anderen Seite aber eben eigentlich gerade im Wohnen die vollständige Auslieferung eben dieses letzten Refugiums der bürgerlichen Gesellschaft, Auslieferung der Privatsphäre an die wahnförmige Konsumgesellschaft. Und ich glaube, dass genau darauf, jetzt kommt doch der Bogen zu dem Text von mir, Adorno bereits eben in den 40er Jahren Wert legte, wenn er eben diesen so berühmt gewordenen Satz, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, falsch wird ja klein geschrieben, also das heißt eigentlich, es gibt kein richtiges Leben im falschen Leben, wenn der den zunächst gar nicht auf die Gesamtgesellschaft bezieht, sondern eigentlich darauf bezieht, wo vermeintlich Gesellschaft anfängt, nämlich auf das Wohnen bezieht. Ihr hörtet Roger Behrens über das Wohnen in der Stadt. Roger Behrens Text zu diesem Thema ist in der kürzlich erschienenen Zeitschrift Florida enthalten, die ihr euch auf folgender Internetadresse herunterladen könnt: florida.magnete.org. Magnete ist dabei mit K geschrieben. Damit hat sich diese Sendung ihrem Ende zugeneigt, die ihr bei Bedarf unter spektakel.blogspot.de nachhören könnt. An dieser Sendung mitgewirkt haben Clemens Bach, Olga Hohmann, Pierre Diesen, Jonas Hohlfeld und Luisa Steinhäuser, bei denen ich mich herzlich bedanke. Und damit verabschiedet sich am Mikrofon Lukas Hohlfeld.